WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, der Karneval ist rum. Nun ist er wirklich rum. Der Nubbel ist, glaube ich, verbrannt. Oder die sind gerade dabei, den Nubbel zu verbrennen. Und wir sind wieder hier. Live. Ich freue mich sehr. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich war übrigens am Samstag in Hattingen. Und weil ich bin immer völlig erstaunt, wenn ich ins Ruhrgebiet fahre, von Köln aus, das ist alles nicht sehr weit, man fährt eine Stunde, dreiviertel Stunde, es sind komplett andere Welten. Hier in Köln ist der geballte Irrsinn des Karnevals und man fährt ein paar Kilometer raus und alles ist völlig normal. Und die Leute in Hattingen haben mir erzählt, dass sogar Rosenmontag die meisten arbeiten müssen. Also eine ganz andere Welt. Aber jetzt wird es hier auch wieder normal und es beruhigt sich wieder, was auch etwas Gutes hat, denn irgendwann reicht's dann auch mit Karneval und Jeck sein. So, wir machen eine freie Themennacht heute, wie immer dienstags. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste oder die erste Anruferin heute Nacht ist Selfie. Selfie. 25. Hallo? Guten Morgen. Ein Mann. Ja, ein Mann, genau. Hey. Selfie. Ja. Gut. Ich freue mich, dass du da bist. Weswegen rufst du an, Selfie? Ja, soweit. Man hat Urlaub, ne? Bitte? Man hat Urlaub. Man hat Urlaub. Klar. Und deshalb rufst du an? Ja, nicht nur deswegen. Also, und zwar, es geht nicht darum, ich habe einen PKW, was halt auch etwas Leistung hat unter der Haube. Nochmal, ich habe nicht verstanden. Du hast einen Pickel unter dem Auge? Nein, ich sage, ich habe einen PKW, was unter der Haube Richtung Leistung hat, ja? Ach so, entschuldige. Ja. Ja. Okay, also du hast einen PKW, der hat ordentlich PS. Ja, und ich kann es halt nicht sein lassen mit dem Rasen. Du kannst es nicht sein lassen mit dem Rasen? Ja, richtig. Verstehe. Ja. Was für ein PKW hast du denn? Ein 5er BMW. Ein 5er BMW. Und wie viel PS hat der? Ja, vom Werk aus hat er 220. Und du hast ihn manipuliert auf? Ja, was heißt manipuliert? Ich habe den auf richtigen Wegen eigentlich gemacht auf 260, 270. Okay. Ja. So, jetzt hast du... ich kann es nicht sein lassen mit dem Rasen. Was heißt denn das konkret? Wo und wann rast du? Ja, das ist am schlimmsten, wenn ich auf der Straße bin. So in diesem Moment, wo ich gerade sitze, ja, ist das gar kein Problem für mich. Da denke ich selber sogar drüber nach und sage, hör mal, sowas gibt's doch nicht. Wenn ich das in den Nachrichten sehe zum Beispiel, da ist zwei Verletzte und zwei Tote, ja, da ist man schon traurig. Aber sobald ich auf der Straße bin, sag ich mal, ich vergiss das alles und hinter mir ist ein, keine Ahnung, irgendein Fahrer, der drängelt. Ja, oder er will mich überholen, ich lasse ihn nicht durch. Ja, fängt schon an der Ampel an, er gibt schon Gas, spielt mit dem Gas und man hört den Sound, aber ich sag mal, er kommt nicht voran und will mich überholen. Ja, drückt schon auf den Gas halt. Ja, um uns mal so eine Vorstellung zu machen, wie schnell fährst du, wenn du so richtig drauf bist, in der Stadt, wie schnell fährst du auf der Autobahn? Also auf der Autobahn 250 ist er abgeriegelt. Ja, aber ich sag mal, in der Stadt, in der 50er-Zone ist das, man bricht die 100er-Marke, ne? Wenn man, sobald man auf den Pin drückt, man hat Dampf unter der Haube. Also du fährst in der 50er-Zone durchaus schon mal 100? Ja. Bist du schon einmal oder mehrere Mal erwischt worden? Also ich bin schon öfters erwischt worden, aber zum Glück noch nicht geblitzt worden mit so viel Karma. Jetzt wurde ich schon klar, ist logisch, ja. Wie lange? Ich hatte bisher... Bitte? Ja, bitte, erzähl weiter. Ja, also bisher hatte ich noch nicht so einen Pech gehabt, also dass ich meine 50er-Zone mit 100 erwischt worden bin, ja. Ja, wie lange machst du denn das schon, diese Raserei? Ja, ich hab das schon, seitdem ich klein bin, im Blut, ne, diese... Also solange du Führerschein hast, machst du das? Ja. Ja. Du bist erwischt worden, aber nicht geblitzt worden. Wie bist du denn erwischt worden? Ja, also die also das war so in der Landstraße zum Beispiel, 70er-Zone. Da bin ich etwas schneller gefahren und bei uns ist ein Blitzer. wenn man aus dem Ort rauskommt, ja, das ganze Gas geben, weil der Blitzer ist, sag ich mal, auf der Seite, wo ich fahre. Mhm. Da wird geblitzt. Ich fahre Richtung Landstraße und sobald da 70er-Zone zu Ende ist, da kannst du schon Gas geben. So, das ist schon ein Kilometer, anderthalb Kilometer. Ja. Und was mir schon passiert, da war aber, keine Ahnung, das war die Bundesgrenze, glaube ich, oder das war Zoll, ich weiß nicht mehr genau, weil wir wohnen ja ziemlich nah in Belgien. Ja. So, und ich habe den aus Versehen, was heißt aus Versehen, war mir bewusst, dass ich den überholen werde, aber ich wusste es nicht, dass es die Polizei ist. Mhm. Und ich habe ihn überholt. Dann wurde ich halt angehalten, wieso ich so schnell fahre, ob ich eine Macke an der Klatsche habe, ja. Mhm. Keine Ahnung. Ja, dann habe ich gesagt, ich muss mich beeilen. Ich hab's eilig. Dann kam ich damit weg, zum Glück. Damit kamst du weg? Ja. Das ist sehr bedauerlich. Ja, sehr. Und ich wurde auch einmal geblitzt, da hatte ich richtig Glück gehabt. Ja, da wurde ein PKW vor mir geblitzt. Mhm. Und irgendwie kamen die Zahlen nicht durch. Keine Ahnung, weil ich zu schnell war oder so, hieß es dann. Weil ich bin dann zurückgefahren, weil ich habe den Blitzer gemerkt. So. Ja. Dann bin ich extra wieder zurückgefahren, um zu wissen, wie viel ich gefahren bin. Damit ich weiß, was auf mich zukommt. So. Und die haben dann gefragt, mit welchem PKW? Habe ich gesagt, so, da ist der 5er BMW mit dem. Haben die geguckt, da hat es mal richtig Schwein gehabt, weil wir konnten die Messung nicht durchstarten lassen. Also. Achso, das war ein Blitzer mit Polizei dabei. Ja, ja, mobile. Okay, mobile Blitzer, ja, ich verstehe schon. Ja, so weit kam es schon. Ja, jetzt bin ich erstmal ziemlich fassungslos. Ja, ich weiß es. Wenn ich mit dir darüber rede, ich verstehe das ja alles. Weil ich kann es durchaus verstehen, dass man gar nicht schnell Auto fährt. Also um uns da gleich auch zu verstehen, wir beiden. Ja. Aber du hast ja gerade am Anfang genau das Argument gebraucht. Du liest ja auch immer wieder in den Zeitungen oder siehst im Fernsehen, was für wahnsinnige Unglücke wegen der Raserei passieren. Das sind immer Leute, die genau sowas machen, die mit 100 durch die Ortschaft brettern. Ich weiß nicht, aus welcher Gegend du kommst. Hier in Köln gab es in den letzten Halbjahr mehrere solcher Vorfälle mit Toten. Ja. Weil junge Männer einfach durchdrehen im Auto. Und dann passiert das. Ja. Wenn du das so vernunftsmäßig einsiehst, jetzt so hier in diesem Gespräch, das ist so, ne? Ja. Wie erklärst du dir, dass du im Auto ein anderer Mensch bist? Ja, ich weiß es nicht, ehrlich. Also sobald man hinterm Lenker ist, ist das ganz anders. Ich weiß es echt nicht, wa? Also manchmal denke ich, ich habe einen falschen Beruf oder manchmal denke ich, ich bin fehl am Platz, wa? Wie falscher Beruf? Was hat das mit deinem Beruf zu tun? Keine Ahnung, also ich weiß nicht, wa? Ich könnte Autofahren leben lang, aber ich sag mal kein Taxifahrer, ne? Was machst du denn beruflich? Ich bin in der Fabrik. Erfolg, okay. Ja, Maschinenführer. Weißt du, ich glaube, eine gute Erziehungsmaßnahme wäre, wenn du mal ein halbes Jahr deinen Führerschein loswärst. Ja, das brauche ich ja für die Arbeit, das ist das Problem, ja. Ja, eben, deswegen wäre das. Ich arbeite 7 Kilometer von der Firma entfernt, von der Fabrik. So. Ja. Sobald du auf der Straße bist und du willst zur Arbeit und, sag ich mal, 5 Minuten bist du spät dran, da ist schon bei uns hier direkt ein Berufsverkehr. Dann gibst du natürlich Gas, weil ich schon voraus weiß, wenn du nicht Gas gibst, bist du zu spät. Da musst du früher losfahren. Ja, natürlich. Und manchmal hat man so Phasen, sag ich mal, da schafft man es nicht. Interessiert niemanden, interessiert mich auch nicht. Ja, ja. Ne? Ich weiß, das ist dein Bier. Genau. Aber das würde wirken. Wenn du ein halbes Jahr den Führerschein weggenommen bekämst, würde das, bin ich sicher, wirken und irgendeine ordentliche Strafe bekämst, dann würdest du besser fahren. Ja. Also ich habe auch überlegt, den Wagen zu verkaufen, aber ganz ehrlich, ich habe davon kleinen Wagen, das habe ich ja schon versucht, ja. Das war ein kleiner Micra, vielleicht lacht man jetzt drüber, aber ist halt so. Ja. Und mit dem Micra habe ich auch, sag ich mal, keine Ahnung, ich kam nicht weg, ich musste immer den Gaspedal wirklich drücken, bis es nicht mehr geht. Ja, absolut, du kannst natürlich auch mit dem kleinen Wagen völlig bescheuert fahren, das ist völlig klar. Ich kann dir nur wirklich raten, da du das ja wirklich einsiehst, dass du dich mehr disziplinierst und am Riemen reißt. Ja, denn möchtest du, denn weißt du, stell dir mal vor, du verursachst den Tod eines Menschen durch deine Raserei. Dieses Schuld trägst du dein ganzes Leben lang mit dir rum. Ja, ja, das ist klar. Man kann manchmal den Schaden vielleicht bezahlen oder mit der Versicherung alles ausgleichen, aber ein Leben kann man nicht zurückholen. Das ist mir schon bewusst, das ist das Problem. Oder? Ich bin mir bewusst, dass ich jemanden, sag ich mal, mit einem schweren Unfall sehr schwer verletzen kann oder auch, ich will es gar nicht mal erwähnen, also. Fortfahren kann, ja. Oder ich sag mal, schlimmer wäre sogar. Du kannst den Tod fahren. Du kannst auch, klar. Du kannst den Tod fahren. Du kannst auch ein Kind tot fahren. Ja, ja, ist klar. Das ist ja alles schon gewusst, aber ich weiß es nicht. Sobald ich hinterm Lenkrad bin, es ist dann, oder was heißt hinterm Lenkrad? Ich sag mal so, sobald ich einen sehe, er kommt von hinten angeschossen, ja? Ja. Dann drück ich automatisch auf den Gas, damit ich den nicht vorbeilasse. Ja, aber immer, ist doch albern. Du bist doch ein erwachsener Kerl. Du lässt dich doch nicht wegen so einem Scheiß provozieren. Wenn du schon mit der Erkenntnis so weit bist, dass du Gefahr läufst, ein Menschenleben zu riskieren, dann nimmt man sich doch zurück. Dann probiert man das doch aus. Vielleicht wäre wirklich ein kleines Auto mal ein Schritt nach vorne. Ich weiß, du kannst mit einem kleinen Auto auch schnell fahren, aber da ist die Versuchung vielleicht nicht so groß, als mit diesem Geschoss da loszufahren. Ja, ist richtig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht bisher noch nicht so richtig erwischt worden bin. Ja, eigentlich wünsche ich es dir. Ja. Ich wünsche dir, dass du richtig erwischt wirst und eine fette Strafe kriegst. Aber du kannst das Ganze ja schon jetzt, könntest du es ja abbremsen, indem du dich vernünftig verhältst, Mensch. Du willst dein Leben noch nicht unglücklich machen. Wir reden von anderen Menschen, die du umbringen könntest. Für mich ist das ein Umbringen. Das ist schon gar kein Unfall mehr, das ist Umbringen. Das ist fast schon Mord für mich, sowas. Ja, ja, klar, das ist schon bewusst. Also, das ist bewusst. Ich bewusst schnell fahre und, so. Keine Ahnung. Abgesehen davon kannst auch du extrem verunfallen und schwerst verletzt sein und gelähmt und weiß ich was. Ja, daran denkst du ja aber nicht. Sobald du den ab heute den musst du ab, hast, ja egal nicht. Egal ab heute musst du dann denken. Okay, ich versuch's auf jeden Fall. Ja, weißt du, das lasse ich nicht gelten als Ausrede. Daran denke ich dann nicht. Jetzt, nachdem man so lange drüber gesprochen hat und du hast ja auch schon viele Gedanken gemacht, musst du dann denken. Das andere ist alles Quatsch. Du bist keine 12 Jahre alt. Nein. So. Das stimmt schon. Ich hoffe, dass das alles gut läuft bei dir. Ich hoffe es. Ich werde versuchen und ich werde auch. Ja, dann drücke ich die Daumen, dass alles gut läuft. Alles klar. Mach's gut, tschüss, ciao. Jo, ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Katja. Katja ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Katja. Guten Morgen. Guten Morgen, Katja. Hallo. Weswegen bist du? Ich rufe an wegen meiner Angstphobie vom Zahnarzt. Mhm. Und ich habe eine Riesenangst. Wie lange schon? Wie lange schon? Das geht schon über Jahre, Monate. Über Jahre. Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Das war erst vor kurzem. Und da hat man mir wieder wehgetan und man hat wieder was aus Versehen etwas Falsches gemacht. Mhm. Und seitdem gehe ich gar nicht mehr. Ich tue mich nur noch mit Tabletten. Wirklich vollpumpen. Das heißt, du hast Schmerzen? Ja, und ich nehme sehr, sehr starke Tabletten und ich halte es auch nicht mehr aus, die Schmerzen. Das heißt, und dadurch, ich kann auch nichts mehr essen. Dadurch habe ich auch so viel abgenommen. Da ist also etwas wirklich nicht in Ordnung in deinem Mund. Richtig. Weißt du, was es ist? Eine Entzündung? Also ich habe einmal zwei Zähne, die gefüllt werden müssten. Die was? Die gefüllt werden müssten? Mhm. Ja, mhm. Und dann habe ich einen Zahn, der noch gezogen werden müsste. Ja. Ja, und dann natürlich auch Entzündungen, ne? Mhm. Pflegst du denn deine Zähne? Ja, natürlich, aber ich kann sie jetzt nicht mehr putzen, weil das Schmerzen sind. Ja, wann war denn das? Du sagst, du warst neulich beim Zahnarzt. Wann war neulich? Neulich ist vor anderthalb Monaten. Und du solltest dann wiederkommen? Ich sollte wiederkommen, aber da die einen Fehler gemacht haben, ich wollte diese Behandlung machen lassen mit so viel Angst. Also ich habe ja richtig, ich überventiliere ja richtig, ich habe Angst, ich habe Schweißausbrüche. Mhm. Und dann haben die wollten mich also das betäuben, das habe ich zugelassen. Und dann habe ich gesagt, ich merke aber noch alles. Und sie wollte das zweite Mal spritzen, aber das war nicht, natürlich war das nicht mit Absicht, aber sie hat mich in die Backe gespritzt. Mhm. Also das war für mich gleich. Da habe ich eine ganz dicke Backe gekriegt, die konnten nicht mehr weitermachen. Für mich war dann wieder negative, also wieder negativ, wieder, es konnte ich nichts machen lassen. Warst du denn bei diesem Zahnarzt zum ersten Mal? Ja, ja. Das war Notdienst, weil ich das überhaupt nicht mehr aushalten konnte. Wie lange warst du denn davor nicht beim Zahnarzt gewesen? Ja, Jahre. Jahre, das heißt, da war höchste Eisenbahn und deshalb auch der Notdienst. Ja. Also ich konnte überhaupt nicht mehr. So, jetzt hast du Schmerzen. du musst Tabletten nehmen, du kannst kaum mehr essen, du nimmst ab. Ja, richtig, Du gehst richtig auf dem Zahnfleisch, kann man im wahrsten Sinne des Wortes fast sagen. Richtig. Wie soll das jetzt, wie soll das jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Es muss ja eine Lösung gefunden werden. Das geht mir auch total auf die Psyche auch. Also absolut. Hast du sonst irgendwelche anderen Phobien auch in deinem Leben? Nein, nein, gar nicht. Sonst alles normal, relativ normal? Sonst ist alles ganz normal. Bist du berufstätig, Katja? Jetzt wieder, ja. Was machst du? In der Altenpflege. Kannst du denn überhaupt in dem Zustand, das ist ein schwerer Beruf, kannst du den durchführen? Das ist sehr schwer, durch die Schmerzen. Ich bin ja wirklich nur mit Tabletten unterwegs. Mhm. Egal, wo ich hingehe, ohne Tabletten geht gar nicht mehr. Mhm. Aber irgendwann wirken auch die Tabletten nicht mehr. Ja, klar. Aber du machst den, du kriegst den Beruf noch hin im Moment. Ja. Ja. Also Katja, jetzt muss irgendwas passieren, aber richtig, du kommst aus dem Bereich. Das heißt, du kannst das auch recherchieren. Du weißt, dass es Zahnärzte gibt, die spezialisiert sind auf Phobie-Patienten. Richtig. So einen musst du finden. Und das habe ich schon. Das ist ja alles auch gar keine Frage. Es heißt immer, man hat ja diese Vollnarkose. Es gibt ja die Behandlung mit Vollnarkosen. Genau. Und dann heißt es ja immer, man muss die Narkose selber zahlen. Die kostet 300 Euro, sagt man. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, wenn man alle Unterlagen gemacht hat, ist man bei 1.000 Euro, bei 900 Euro. Und das ist ja auch alles ein Kostenfaktor. Das heißt, das wusste ich nicht, man muss fast 1.000 Euro zahlen? Wenn man weil es kommt immer darauf an, wie lange so eine Behandlung dauert und wie lange diese OP dauert. Also man muss mit diesem Betrag rechnen. Ist das auch so, wenn dir von einem Psychiater attestiert wird, dass du unter einer solch akuten Angstphobie leidest? Wo ich jetzt bei den Zahnärzten, wo ich war, zählt das nicht mit dem Attest. Hast du denn so einen? Ich war damit auch schon bei der Krankenkasse und wollte das, habe das auch dort gesagt, aber die helfen einen nicht. Die helfen einen nicht. Was sagt denn die Krankenkasse? Ab wann kriegt man das denn bezahlt von der Krankenkasse? Die bezahlen das nicht, nein. Die würden mir das, also dieses, als ich dort war und mir das, aber das ist ja also eigentlich bestätigen ein Unding. Lassen wollte, machen die das nicht. Das ist ja eigentlich ein Unding. Das heißt, Leute, die nicht viel Geld haben und aber unter einer starken Phobie leiden, richtig. Können dann keinen Zahnarzt. Deswegen, richtig. Ich kann's und das ist auch das Problem, weil das geht auch wirklich auf die Substanz, es geht auf die Psyche. Mhm. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass die Krankenkassen das nicht im Extremfall doch zahlen. Ich glaube dir, dass du das so bisher rausbekommen hast. Dennoch werden wir uns gleich auch mal noch schlau machen, ob wir da vielleicht irgendwie noch eine Nebentür finden, dass man das vielleicht doch arrangieren kann. Vielleicht kann uns auch der eine oder andere mailen, der noch eine Idee hat. In welcher Stadt wohnst du? In Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen, okay. Nehmen wir erstmal den schlimmsten Fall an, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Was dann? Wie gesagt, ich hatte ja, weil man ja sagt, die OPs kosten 300 Euro, das ist ja okay. Aber wenn das dann dieses Kostenspielige ist, für mich momentan nicht drin. Also wir müssen ja ehrlich sein. Aber eine einmalige Behandlung von 300 Euro wäre schon mal ein Schritt nach vorne. Richtig. Richtig, eine einmalige Behandlung, aber das ist ja mit einmaliger Behandlung ja auch nicht getan, wenn das länger dauern müsste. Was haben die denn beim letzten Mal zu dir gesagt, wie lange das wohl dauert, bis das alles gerichtet ist? Zum Beispiel, man hat mir gesagt, in einer Sitzung, wenn sie das alles in einer Sitzung machen wollen, also in einer OP, sagen wir mal, dann würde das 4 bis 5 Stunden dauern. So, aber für diese OP zahlen die ja nur 2, 2,5 Stunden. Mhm. Ich verstehe, jetzt kommen wir gerade in die Details der Berechnung und Abrechnung. Katja, richtig. Wir machen uns erstmal schlau, das verspreche ich dir. Und ich bin fast sicher, oder ich bin sicher, dass auch noch einige Tipps von Zuschauern und Zuhörern kommen, was man in einem solchen extremen Fall, den du jetzt geschildert hast, was man da machen kann. Ich bedanke mich. Wir werden uns bei dir wieder melden mit den Infos, die wir bekommen haben. Dankeschön. Ich drücke die Daumen, dass was Gutes dabei rumkommt. Danke. Von Herzen, alles Gute, Katja. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und um 1.20 Uhr bin ich verbunden mit, ich war übrigens heute sehr, sehr, sehr erschüttert, als ich den Unfall in Bayern gesehen habe, die Bilder im Fernsehen. Ich habe heute Abend das bayerische Fernsehen verfolgt. Das ist ja eine ungeheure Katastrophe. Eine ähnliche Katastrophe gab es wohl Anfang oder Mitte der 70er Jahre. Und im Moment vermutet man, dass menschliches Versagen der Grund für dieses Unglück ist. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und von unserer Seite, von dieser Seite aus auch unser Mitgefühl den Angehörigen gegenüber, die ihre Freunde, ihre Partner, ihre Geliebten, ihre Männer, ihre Frauen verloren haben heute. Unser Mitgefühl. Hier ist Markus. Markus ist 23. Hallo Markus. Hallo Domian, hörst du mich? Ich höre dich super. Klasse. Deswegen rufst du an, Markus? Ja, es geht um meine Oma. Sie ist 94 Jahre alt, würde dieses Jahr 95 werden, wenn ich, ich habe vor kurzem erfahren, dass sie Darmkrebs hat. Mhm. Und dieser Darmkrebs ist diagnostiziert worden von ihrem Hausarzt, der sie jetzt mittlerweile jeden Tag besucht. Und er kam von heute auf morgen. Muss ich gleich fragen. Der Darmkrebs ist diagnostiziert worden vom Hausarzt? Ja, also das war so, dass sie festgestellt hat, dass sie sehr, sehr schwer koten, also ausscheiden kann. Mhm. Und dann hat sie das, eines Tages hat sie an ihrem Handgelenk hat sie so einen Notrufbutton, so einen Notrufknopf, den hat sie dann irgendwann mal gedrückt. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, weil sie lässt sich eigentlich nicht so gerne helfen, mhm, von fremden Leuten. Da hat sie gedrückt und dann kamen die Ärzte zu ihr und sie hat gesagt, dass sie nur sehr schwer ausscheiden kann. Und was die Ärzte vorgefunden haben, war eine alte Frau, die in einem Bett lag, das total vollgekotet war. Mhm. Und lebt sie alleine? Sie lebt alleine. Das heißt, sie konnte vorab schwerlich ausscheiden und dann ging es aber und sie hat alles ins Bett gemacht. So gesagt, ja. Mhm. Mhm. So, ja. Aber daraus kann man ja noch nicht die Diagnose Darmkrebs ziehen. Nee. Und die Ärzte haben ihr angeboten, weil sie über Schmerzen geklagt hat, in dem Moment auch, dass wir sie mitnehmen ins Krankenhaus, mhm, aber sie wollte nicht, weil sie möchte auch keine lebensergreifenden Maßnahmen machen, falls es ihr mal ganz schlecht gehen sollte, hat sie auch immer gesagt. Aber ein Krankenhausaufenthalt wäre ja insofern ganz gut, um mal eine richtige Diagnose zu stellen. Richtig, ja, genau. Das sagen wir auch halt alle, aber sie möchte nicht. Sie, mhm, möchte insofern keine Schmerzen haben und dann in Frieden zu Hause sterben. Das ist ihr Wunsch. Aber wir wissen nicht definitiv, ob sie Darmkrebs hat. Also es wurde, der Hausarzt hat dann einen Bluttest gemacht, mhm, und dann wurde das diagnostiziert, dass sie auf jeden Fall den Darmkrebs hat. Mhm. Aber es ist nicht klar ersichtlich, in welchem Stadium das, mhm, ist. Mhm. Also es kann morgen vorbei sein, aber genauso gut in den nächsten 3 Jahren. Jetzt lebt die alte Dame allein in ihrer Wohnung. Richtig. Ist sie geistig noch ganz, ganz fit? Ja. Und nein, also ich war letzten Freitag bei ihr und sie hat mir erzählt, dass sie hört meine Stimme klar, aber sie sieht in mir einen Engel. Mhm. Also ich habe braune Haare, also in echt, und sie sieht, dass ich blonde Haare habe mit Locken, mhm, und dass ich Flügel habe und im Hintergrund singt ein Opernsänger. Das hat sie dir so gesagt? Ja, genau. Das heißt, sie hat dich gar nicht erkannt? Insofern nicht. Also nee. Sie sieht mich nicht, aber sie hört mich und weiß, wer ich bin. Mhm. Aber sie sieht mich nicht so, wie ich aussehe. Kann sie denn dann überhaupt das alleine schaffen, in der Wohnung zurechtzukommen? Wenn nicht sie schon mehr. Nicht mehr. Und das ist halt auch das, was mich halt in dem Moment auch so, was mir so klar geworden ist, so bewusst geworden ist, dass es halt niemals so war wie vorher. Weil vorher war sie die selbstständigste 94-jährige Frau, mhm, die ich kannte. Mhm. Selbst gekocht, selbst gewaschen, selbst gehaushaltet, gewirtschaftet, Geburtstagsfeiern organisiert und. Und dann ist es von heute auf morgen. Mhm. Ja, das kann natürlich in dem Alter in der Tat passieren. Das ist von heute auf morgen zusammenbricht. Ist das die Mutter deines Vaters oder deine Mutter? Meiner Mutter. Wie ist denn das Verhältnis deiner Mutter zu ihrer Mutter? Sehr, sehr gut. Wohnen die auch in der Nähe? Wir wohnen eine Stunde mit dem Auto entfernt, circa, ja. Das ist ziemlich weit weg. Ja. Wie oft fährt denn deine Mutter dorthin? Mittlerweile fast jeden Tag. Gibt es noch andere, hat deine Oma noch andere Kinder? Ja, zwei, genau. Also genau, zwei Brüder hat meine. Also ich habe zwei Onkel, genau. Und ja. Wohnen die in der, also näher in der Stadt, wo die Oma auch wohnt? Nee, die wohnen auch in derselben Stadt wie ich, wohne auch eine Stunde entfernt, wobei der eine andere Onkel sich von der Familie komplett distanziert hat. Jetzt rufst du mich an, Markus. Du erzählst mir diese traurige Geschichte. Mhm. Aber du verbindest damit wahrscheinlich auch noch eine konkrete Frage oder eine spezielle Sichtweise. Ja, du sagst es. Du sagst es. Also ich muss sagen, ich verbringe jeden Sommer mit ihr, schon seit mehreren Jahren, auch mit meinen zwei besten Freunden. Mhm. Und es gehört so zu unserer Tradition, sage ich einfach mal. Also wir verbinden sehr, sehr viele schöne Momente mit ihr. Was habt ihr in den Sommern immer gemacht? Also wir sind alles Beachvolleyballer und sie wohnt an der Ostsee und wir spielen da immer Beachvolleyball und sind aber halt immer abends und morgens beim Frühstücken, beim Abendessen halt immer bei ihr. Ach, das ist ja nett. Das ist ja super. Genau. Wie viele Jahre habt ihr das schon gemacht? Wie viele Jahre wir schon dahin, meinst jetzt immer regelmäßig dorthin fahren? Ja, wie viele Sommerjahre, wie viele Jahre eben die Sommer... Über zehn Jahre. Über zehn. Und meine persönliche Frage jetzt oder mein Anliegen eigentlich oder mein Gefühl, ich habe einfach tierisch Angst, dass jeder Besuch oder dass jetzt auch dieser letzte Besuch, den ich hatte, dass es auch der letzte gewesen sein könnte. Mhm. Und klar, der Tod, der kommt einfach, ne? Mhm. Das kann man nie vorhersagen, das ist Schicksal auch irgendwo. Aber ich kann mit dem Gefühl für mich, also für mein Gewissen sehr schwer leben, dass es immer das letzte Mal oder das falsche Erlebnis zum letzten Mal irgendwie gab. Das kann ich gar nicht, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Wie meinst du das falsche Erlebnis? Ne, also dass ich nochmal was anderes sagen hätte müssen können oder so. Nee, falsche Erlebnis war falsch ausgerüstet. Verstehe, was du meinst, ja. Nochmal eine rein praktische Frage. Da muss doch jetzt etwas passieren, damit jemand sich mehr und ausgiebiger um die Oma kümmert. Ja, also es ist so, dass... Kann nicht ein Pflegedienst organisiert werden? Genau, und das ist das Thema auch gleich wieder. Sie möchte keine fremden Personen bei sich im Haus haben. Sie möchte halt wirklich eine sehr vertrauenserweckende, möglichst in ihrem Alter eine Person haben, aber keinen, sag ich mal, rein klassischen Pflegedienst von irgendeiner Firma. Was meint denn deine Mutter, wie das jetzt zu regeln ist? Also, wir haben jetzt ihrem Hausarzt Bescheid gesagt, dass ob er irgendwelche Damen kennt, die sie vielleicht bekochen könnten oder die sie zumindest regelmäßig besuchen könnten. Allerdings ist das relativ schwer, denn das müssten dann aus seiner Sicht dann auch schon Leute sein, die halt da wirklich vom Fach halt sind. Allerdings, ja. Und das wird nicht so einfach zu organisieren. Das wird nicht so einfach sein, genau. Und deswegen ist es jetzt auch so, also der aktuelle Stand ist jetzt so, dass meine Mutter, ich sag mal so 6 Tage die Woche halt dort ist. Mhm. Und mein Onkel 2-3 Tage dort ist. Und so kann man eine Weile sich behelfen. So kann man sich eine Weile behelfen, aber auf Dauer ist es natürlich keine Lösung, ne? Aber deine Sorge ist natürlich, oder deine Angst, dass du deine Oma verlierst, dass sie stirbt. Sie wird auch sterben, das ist ja klar, das ist, jeder Mensch wird ja sterben, ne? Und dass du dich verabschieden musst von ihr. Ja, ich weiß einfach nicht, ob es sich überhaupt so gehört, ihr zu sagen, Oma, tschüss, also nein, aber also, Oma, Aber offensichtlich, ja. Er sehnt sie ja, den Tod. Oder sie hat zumindest keine Angst. Sie sieht in dir einen Engel. Das ist doch eigentlich schon mal eigentlich was Schönes, finde ich. Sie ist nicht in Panik. Sie ist nicht in Angst. Ja. Sie möchte nicht behandelt werden. Das heißt, sie hat insofern abgeschlossen, dass sie sagt, es ist jetzt bald Zeit für mich zu gehen. Und ich möchte nichts Künstliches mehr an mir machen lassen. Ja. Weißt du, Markus, ich würde an deiner Stelle mich einfach so nett und gut und freundlich verhalten wie immer. Besuch sie so oft du kannst, mach schöne Sachen noch mit ihr, lies ihr vor oder erzähle ihr was oder was auch immer, was immer ihr gefällt. Ich glaube, das ist das, was du in der jetzigen Phase machen kannst. Okay. Und da wirst du auch nichts falsch machen. Du wirst auch kein falsches Wort sagen. Wenn mal ein falsches Wort gesagt wurde, ist das auch nicht so schlimm. Du hast offensichtlich so einen tollen Draht zu deiner Oma und das weiß sie auch, dann würde sie dir das schon nicht übel nehmen. Mhm. Hat sie denn so von dem Tod, hat sie das Wort Tod auch schon mal ausgesprochen oder sterben? Ja, sogar relativ häufig. Sie, am liebsten wäre sie schon vor mehreren Jahren gestorben. Also ich sag mal so, sie redet immer so Freude, wenn ich bald nicht mehr da bin, dann habt ihr auch nicht mehr so viel Arbeit mit mir. Und sie sieht das alles mit sehr, sehr viel Humor, sage ich mal. Was doch auch schön ist. Ja. Weißt du, wenn sie so locker daran geht und das sogar mit Humor sieht, sprich sie doch mal an auf den Tod. Unterhalte dich doch mal mit ihr über den Tod. Ich rede mit ihr sehr viel über das Leben und über die schweren Zeiten, sage ich mal, und wie sich ein Mensch verändert. Mhm. Das sind so meine Lieblingsgespräche sogar mit ihr, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, aber du kannst sie, wenn sie so offen ist, kannst du sie auch auf das Thema ansprechen. Ja. Und vielleicht tut ihr das auch gut, dass sie dann mit dir, du bist ein vertrauensvoller Mensch für sie, dass sie mit dir auch über dieses letzte wichtige Thema sprechen kann. Ich glaube, wenn du so Sachen machst, erweist du deiner Oma noch einen großen Liebesdienst am Ende ihres Lebens. Ja. Ja, das klingt sehr schön. Gerade, ja. Und was man auch immer noch so denken muss, was ja auch ein großes Glück und eine Gnade ist, dass du deine Oma so lange hattest. Ja, sie ist auf jeden Fall. 94 Jahre alt. Das sind alles, das tröstet einen letztendlich nicht, wenn man einen Menschen verliert irgendwann. Aber es kann das Ganze so ein bisschen abfedern. Hm. Und ich finde so, ich finde wirklich tröstlich in dem, was du erzählst, dass sie offensichtlich mit sich im Reinen ist. Ja. Weißt, es gibt ja alte Menschen, die kämpfen und die Angst haben vor dem Tod und die mit aller Macht am Leben hängen bleiben wollen, aber das ist ja alles nicht so, wie du es beschreibst. Ja, ja, nee, sie ist sehr, sehr, ein sehr positiver Mensch. Besuche sie, Markus, so oft es geht und sprich mit ihr und mach noch so schöne Sachen, die irgend möglich sind, noch in ihrem Zustand. Dankeschön, Domian. Sehr gerne. Und alles Gute wünsche ich dir, Markus. Dankeschön. Ich möchte noch was sagen. Und zwar, ich schätze nicht nur deine Sendung sehr, sondern auch dich als Mensch. Und ich konnte mir selbst live ein Bild von dir, einen Eindruck in Berlin machen. Ich saß in der ersten Reihe, vielleicht erinnerst du dich noch ein bisschen dunkel. Ah. Und ich möchte dir sehr danken für deine Sendung und dass diese mich auch in meinem Leben schon länger begleitet. Dankeschön. Sehr tolle Worte. Ich danke dir vielmals, Markus. Dankeschön. Alles Gute für dich. Dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist Judith. Judith ist 44. Guten Morgen, Judith. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Judith. Weswegen rufst du an, Judith? Also ich bin Zugbegleiterin und ich möchte unbedingt aus diesem Job raus. Warum möchtest du das? Ja, also gut, ich meine, was heute passiert ist, das ist nur noch so ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Klar, dass man da mit anderen Gefühlen zur Arbeit geht. Arbeitest du zufällig auch in Süddeutschland, in Bayern? Nee, ich arbeite Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, so diese Gegend. Mhm. Aber ist nicht so weit weg. Ich meine, es ist Deutschland und es kann überall passieren. Natürlich, natürlich. Jeder Zug fährt eingleisige Strecken das ist eigentlich, wie gesagt, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was sind die Hauptgründe? Es ist ja so, dass wir, ist ja auch bekannt, bedroht werden, geschlagen werden, bespuckt werden. Ist und das sind noch die netteren Sachen. Ist das so, du wirst bespuckt, bedroht? Erzähl das mal ein bisschen ausführlicher, was ist da für Vorfälle schon, die schlimmsten Vorfälle, die du erlebt hast? Ja, also zum Beispiel eine uns schon sehr gut bekannte Schwarzfahrerin stieg halt in den Zug und ich bin dann halt sofort auf sie zugegangen und habe zu ihr gesagt, sie soll aussteigen. Und dann hat sie halt erstmal mich beschimpft und das könnte ich doch jetzt nicht machen. weil es wäre ja schon spät und sie müsste ja noch weit fahren. Und wie sie dann nach Hause kommen sollte, und dann habe ich halt ihr gesagt, ja, dann müssen sie sich eine Fahrkarte kaufen, wie jeder andere auch, und dann dürfen sie auch sitzen bleiben. Mhm. Und irgendwann ist er dann halt doch aufgestanden und während dem Ausstieg hat sie mir dann ins Gesicht gespuckt. Mhm. Und ja, ich bin ihr noch nachgelaufen, aber sie hatte ein Fahrrad dabei und da war das halt unmöglich, sie noch zu kriegen, sonst hätte ich halt die Polizei gerufen. Gab es auch schon Gewalttätigkeiten? Ja, das ist auch, also ein Kollege von mir hat zum Beispiel erlebt, dass er einen Schwarzfahrer vor die Tür gesetzt hat und der ist dann zurückgekommen und hat ihm ins Gesicht geboxt, so dass er ins Krankenhaus musste. Das ist dir Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich bin schon geschlagen worden ins Gesicht. Mhm. Das passiert auch. Was sind das in der Regel für Leute, die so übergriffig werden euch gegenüber? Also meistens sind es Schwarzfahrer. Vor kurzem war es aber auch ein Student, der einem anderen, er sagt, zu Hilfe kommen wollte, aber er hatte gar keinen Grund. Ich wollte mit dem einem angeblichen Freund von ihm eigentlich nur klären, dass er sich nicht im Zug ein Ticket kaufen sollte, sondern draußen am Automaten. Also eine Kleinigkeit ging. Ja, ganz genau. Der hätte kein Ticket von mir bekommen wegen Schwarzfahren oder so, gar nichts. Ich wollte ihn halt nur aufklären, dass er das machen muss. Und dann hat der andere mich halt bedroht. Und bedroht? Was heißt bedroht? Was hat er gesagt? Ja, er hat halt gemeint, ich wäre ja gar nichts und er wäre hier der Fahrgast und ich hätte ja gar keine Rechte und ich müsse tun, was er macht. Mhm. Und wenn ich das nicht mache und dann, selbst wenn er jetzt zuschlagen würde, ich könnte ja gar nichts machen, er würde ja die nächste Station sowieso aussteigen. Und haben das andere Leute mitgehört? Ja, natürlich. Wie ist deine Erfahrung? Helfen andere? Stehen die dir zur Seite? Teils. Also kurz vor diesem Moment hatte ich vier Schwarzfahrer im Zug, da war noch ein Polizist im Zug, der mir geholfen hat. Mhm. Und die sind dann zu viert auf den Polizisten los. Mhm. Und da sind andere Fahrgäste dazu und haben dem Polizisten geholfen. In dem Moment, als der andere, also dieser mich bedrohende Fahrgast, da halt losgelegt hat, da hat ein älteres Ehepaar hat mir später halt erzählt, also der Mann hat dann gemeint, wollte da ja eingreifen, aber meine Frau hat mich zurückgehalten. Mhm. Da habe ich gesagt, das haben sie sehr gut gemacht, greifen sie bei solchen Sachen bloß nicht ein. Eine andere Dame, die habe ich dann auch... Hast du das ernst gemeint oder war das ironisch gemeint? Nee, das war schon, weil es war wirklich ein älterer Herr. Ja, also es wäre für den gefährlich gewesen, da was zu machen. Ja, sind diese dich bedrohenden Menschen, sind das vorwiegend Männer? Meistens, ja. Sind das eher junge Männer? Ja. Ja. Wie lange, du bist 44, wie lange bist du schon in dem Job? 2 Jahre. Ach so, länger noch nicht? Nee. Und dennoch hast du jetzt keine Lust mehr? Du sagst, das reicht mir. Also ich habe eigentlich Bürokauffrau gelernt, habe da nichts gefunden und habe eigentlich nur deshalb halt gedacht, okay, das macht dir bestimmt auch Spaß, du hast mit Menschen zu tun, dann mach doch das. Mhm. Sagen denn eigentlich die älteren Kollegen, also nicht im Lebensalter älter, sondern die schon länger dabei sind, sagen die, dass es schlimmer geworden ist, bedrohlicher geworden ist oder ist es eigentlich gleichbleibend? Nee, wird immer schlimmer. Das heißt, ihr geht eigentlich immer so ein bisschen mit Angst und Anspannung zur Arbeit. Ja. Also natürlich passiert nicht jeden Tag so irgendwas. Es gibt auch schöne Momente. Aber es ist halt immer so unterschwellig. Könnte ja irgendwas passieren, je nachdem, welche Schicht man hat. Oder halt gerade zum Beispiel sonntags morgens die Züge, wo dann halt die Leute, die aus der Disco nach Hause fahren, drin sind. Die besoffen sind, voll mit Drogen sind eventuell. Genau, ja. Wie ist das denn überhaupt, wenn du in eine oder wenn ihr in eine bedrohliche Situation geratet? Wie könnt ihr euch wehren? Wie bekommt ihr Hilfe? Ja, das kommt darauf an. Wenn wir Glück haben, ist halt ein Polizist mit im Zug. Ja, das ist aber nun wirklich wahrscheinlich äußerst selten. Ja, doch. Also wenn man so braucht, sind sie meistens nicht da. Aber ja, ansonsten... wir nehmen die Situation Sonntagmorgen. Da ist da sind eine ganze Menge besoffene oder bekiffte, verkokste Leute, die aggressiv, die dir gegenüber richtig aggressiv werden, dass du wirklich Angst hast. Was machst du dann? Also je nachdem, welche Lokführer unterwegs sind mit uns, die haben vorne eine Kamera. Mhm. Die haben uns dann auch, also die meisten haben uns im Auge. Mhm. Und die können dann auch natürlich, wenn irgendwas ist, auf der Strecke stehen bleiben und uns zur Hilfe kommen. Aber das ist dann schon eine große Aktion, ne? Ja, klar. Und dahin nach hinten laufen. Natürlich. Ihr habt keinen Funk dabei, keinen Notruf, auf den ihr drücken könntet? Wir haben ein Telefon, ein Handy. Mhm. Gut, aber das muss man ja auch erstmal bedienen und manchmal man ja vielleicht keine Zeit. Eigentlich wäre ideal, wenn ihr... Und keinen Empfang. Oder keinen Empfang, genau. Eigentlich wäre es ideal, wenn ihr irgend so ein Gerät hättet mit nur einem Knopf, dass das so ein Notruf wäre, jetzt muss was passieren. Ja, also es gibt an den Türen gibt es solche Notrufe, die auch für die Fahrgäste sind, wenn irgendwas ist. Aber ja, bis dann halt jemand da ist, dann das dauert dann halt schon. Und je nachdem, ein Zug hat ja oft auch mehrere Einheiten und der Lokführer sitzt ganz vorne, wie das so der Fall ist. Ja. Und wenn man dann ganz hinten ist, so ein Zug hat 200 Meter, ja. Das dauert. Da kann der nicht einfach mal so hingerannt kommen. Das stimmt. Bist du jetzt für dich schon entschieden, dass du rausgehst, oder bist du doch noch eher ein bisschen am Wanken? Und Also ich schreibe aktiv Bewerbungen. Ja. Aber es ist halt so, als Bürokauffrau ist es schwierig, was zu finden. Und so lange muss ich wohl halt aushalten. Du hast du gerade es ja selbst auch erwähnt, das schwere Unglück heute, dass das noch so der I-Punkt auf deine Entscheidung ist. Ja. Denn das kann ja, schwere Unglücke können überall passieren. Ja, man kann auf die Straße gehen und es kann einem passieren, aber bei sowas denkt man halt schon noch drüber nach. Ne? Genau. Aber ihr habt wahrscheinlich heute unter Kollegen auch schon über das Unglück gesprochen. Habt ihr eine konkrete Vorstellung schon oder eine Überlegung, wie das passiert sein könnte? Also natürlich wird überlegt, was könnte es sein. Die PZB, die ja oft heute auch schon erwähnt wurde, und so, die muss ausgefallen sein. Das ist so ein PZB, das ist so ein bestimmtes System. Notbremse, wenn zwei Züge aufeinander kommen, genau. Ja, genau. Also wenn da irgendwas ist, das ist an den Schienen so eine Bremse. Es ging heute so ein Gerücht durch die Presselandschaft, dass ein Mitarbeiter aus welchem Grund auch immer dieses System hat ausgestellt, um irgendetwas anderes zu machen, und dadurch sei es passiert. Hast du davon gehört? Nee, habe ich nicht. Aber da kann ich auch nichts zu sagen, ob das überhaupt machbar ist. Ja, oder. Man muss vorsichtig sein, damit Spekulationen und mit Gerüchten. Das auch noch, genau. Was ich nicht wusste, ist, dass solche Züge auch Blackboxen haben, so wie Flugzeuge. Mhm. Und es hieß ja heute so in den Nachrichten, dass die ausgewertet werden müssen und vorher kann man nichts sagen. Ja, nee, das ist auch gut, dass man da jetzt das abwartet und nicht irgendwie spekuliert. Es kann so viele Gründe haben. Genau. Also Judith, ich glaube, das können sehr viele Menschen verstehen, dass du aus dem Beruf raus willst, wenn er dich so belastet und wenn du den so erlebst, wie du es gerade geschildert hast. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass das so ist, wie du es beschrieben hast. Da wünsche ich dir wirklich, dass du relativ schnell einen Job findest und in eine ruhigere Arbeitswelt wiederkommst. Das hoffe ich auch, ja. Auf jeden Fall. Danke. Dann wünsche ich viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Und ich wollte auch noch sagen, ich möchte mich meinem Vorredner auf jeden Fall anschließen. Das ist ja nett von dir. Vielen Dank, ja. Judith. Sehr, sehr freundlich. Vielen Dank. Gerne. Tschüss, alles Gute. Ciao. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist Matthias. Matthias ist 41. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian, grüß dich. Hallo Matthias, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, ich wollte mit dir gerne über den Tod von Roger Willemsen sprechen. Ja, das hat mich gestern sehr umgehauen, muss ich sagen. Ja, mich auch. Also mich hat das wirklich auch sehr umgehauen, weil ich mit einem Freund letzte Woche noch im Urlaub war und er fragte mich so nebenbei, was ich denn so vorhätte in den nächsten Monaten. Mhm. Und ich sagte noch so beiläufig zu ihm, also ich werde auf jeden Fall, wenn Roger Willemsen wieder seine Tournee aufnimmt, also wenn er genesen sein sollte, werde ich mir auf jeden Fall, egal wo das ist, egal ob in Wien oder Zürich oder irgendwo in Deutschland, eine Karte kaufen, weil ich ihn schon seit 15 Jahren ungefähr verehre. Also ich habe alle seine Bücher gekauft und mir seine Hörbücher gekauft und habe ihn oft im Fernsehen angesehen und war einfach nur fasziniert von seiner Sprachgewalt und von seiner Intelligenz und wie er auch mit welcher Genauigkeit er Menschen beobachten konnte. Also ich bin oder war völlig fasziniert von diesem Mann und bin total erschüttert, dass das wirklich ging auch. Ne? Ich habe vorige Woche noch an ihn gedacht und mir erschien schon sehr beunruhigend, dass man gar nichts mehr hört. Die Krankheit wurde bekannt gegeben, glaube ich, im Sommer. Im August. Und dann hörte man gar nichts mehr. Und eigentlich, wenn er vielleicht sich hätte wieder ein bisschen hätte fangen können, wäre mal ein Interview zu lesen gewesen oder irgendwas. Das war nichts mehr zu hören. Gar nichts mehr. Und dann zwei Tage später kommt die schlimme Meldung. Genau, er ist 60 Jahre alt, nur 60 Jahre alt geworden. Ja, und das Schlimme ist, also, dass ich sein letztes Interview gesehen habe, was er noch gegeben hat, das war 4 Tage vor seinem 60. Geburtstag, also Anfang August muss das gewesen sein. Ja, genau. 2015 bei Jörg Tadeusz im RBB. Mhm. Und dann haben sie noch das angesprochen. Also der Tadeusz hat ihn noch gefragt, also mehr so auf eine lustige Art und Weise. Er hat gesagt, Roger, du bist nun bald 60 Jahre alt. Mhm. Du wirst dich bestimmt, du musst dich mit diesem Thema beschäftigen. Mehr so aus Witzigkeit. Mhm. Mit dem Tod letztendlich und so. Ja. Und ist das für dich ein Thema, hat er gefragt. Und er hat da locker, flockig drauf geantwortet und hat gesagt, ja, also es wird ihm schon bewusst, also dass er jetzt älter wird. Und er meinte auch, dass man 4 Jahre lang 60 wird. Also schon, wenn man 58 wäre und 59, würde man könnte man sagen, dass man 60 ist. Mhm. Und auch wenn man 61 und 62 wäre. Und er hat halt gesagt, man fragt sich halt, wie viele Bücher werde ich noch schreiben? Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt wusste er seine Diagnose noch nicht. Noch nicht. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 Tage später hat er davon erfahren, dass er, wie gesagt, Krebs hatte. Und sie haben auch noch über seinen Geburtstag gesprochen. Also das war total erschütternd für mich. Ich habe mir das extra nochmal angeguckt. Ich glaube, der RBB hat das heute Abend auch nochmal gesendet. Mhm. Ihm zu Ehren kam das, glaube ich, nochmal. Und ich habe mir das auch nochmal angeguckt, weil er hat auch so beschrieben, wie er seinen Geburtstag feiern wird. Er hat gesagt, ganz im ganz engen Freundeskreis, nur 10 Leute, ausgewählte Leute, werden zu ihm zum Essen kommen und sie werden einfach nur Spaß haben und so. Und dann wird es halt nur noch eine kurze Ehrung in seinem Verlag geben, 2 Wochen später. Und er war da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie. Er war ja auch sehr viel auf Reisen in letzter Zeit und hat diverse Hilfsprojekte unterstützt. In Afghanistan, genau, hat er, glaube ich, auch Frauen unterstützt und Schulen gebaut, auch schon vor 10 Jahren, glaube ich, hat also sich der sehr engagiert und hat auch immer sehr gerne davon erzählt und hat auch gesagt, er freut sich schon auf seine nächste Reise nach Afghanistan und Weißt du, hast du irgendetwas gelesen an welchem Krebs er erkrankt war? Nein, das habe ich, ich habe leider nicht, aber ich vermute, dass es sowas wie Bauchspeicheldrüsenkrebs sein muss, weil ein Lehrer, also ein ehemaliger Lehrer an der Berufsschule von uns, Der hat auch diese Diagnose, also der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und es hat genauso lange ungefähr gedauert. Also es waren nur 4-5 Monate von der Diagnose bis, bis er halt wirklich tot war. Und das war halt, kann natürlich bei anderen Erkrankungen, Krebserkrankungen auch sein. Aber ja, klar, das ist ja jetzt auch sein, nicht, ja. Nicht vordergründig so wichtig. Ja, ich freue mich, dass du anrufst, dass wir hier an dieser Stelle auch ihm gedenken. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber ich habe ihn auch immer geschätzt. Ja. Und es war immer höchst unterhaltsam, wenn er im Fernsehen auftrat, entweder als Talkgast oder eben auch als Interviewer. Ja, echt super. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Die Enden der Welt, ich glaube, sein vorletztes Buch. Ja, natürlich, klar. Das als Hörbuch, ich habe mir das halt, ich höre das manchmal abends, also wenn kurz vorm Schlafen irgendwie, wenn alles schon aus ist und so, man hört dann einfach so rein und ist ganz fasziniert, was er da alles beschreibt. Der ist ja dann am Nordpol gewesen und keine Ahnung. Und wenn er dann manchmal so, ich bin einfach nur fasziniert gewesen, wie er manchmal Sachen beschreibt. Ne? Also einen Neujahrsspaziergang nach Silvester zum Beispiel, wo alles in der Eifel irgendwo, ne? Und wenn er dann wirklich bis ins kleinste Detail den Schnee beschreibt und so, ne, wo man nur das so war denkt, so. Das sprachliche Talent. Ja, genau. Matthias, vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank, dass du ihn erwähnt hast und dass wir haben darüber sprechen können. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Jürgen, und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Jo, ciao. Und um 1.51 Uhr ist die Nicole hier und die Nicole ist 43. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nicole. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich viele Leute warnen möchte, den gleichen Fehler zu machen, wie ich ihn gemacht habe. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin Welcher Fehler ist das? Ich habe Drogen transportiert von Peru nach Deutschland. Von Peru nach Deutschland? Ja. Welche Drogen? Kokain. Wie hast du es transportiert? Ich habe einen Anzug in Peru bekommen, so ein Swim-Anzug für Surfer. Mhm. Und da haben die dann das Kokain eingenäht. Und diesen Anzug hattest du während der Flugreise an? Nein. Sollte ich anziehen, ja. Also ich habe ihn angezogen, bin dann zum Flughafen und am Flughafen hat man mich direkt erwischt. Mhm. War das einmal, dass du das gemacht hast und dann auch gleich erwischt worden bist? Richtig. Mhm. Das nennt sich Buru. Wie nennt sich das? Esel. Auf Spanisch. So nennt man das, wenn das dann misslingt, oder wie? Richtig. Und zwar wird eine Person vorgeschickt, die halt zum Beispiel wie ich 3 Kilo hat. Mhm. Und die wird dann von der Polizei rausgezogen. Und eine andere Person mit vielen Kilos mehr, 15, 20 Kilo, die geht dann auf die Flugreise nach Deutschland oder nach Holland oder sonst irgendwo. Aber wieso erwischt man die andere nicht, wenn man... Welcher Automatismus ist da gegeben? Wenn man die erste erwischt, warum erwischt man dann die zweite Person nicht? Und zwar funktioniert das so. Man kann ja nicht alle Polizisten schmieren. Ach so. Mhm. Die Polizisten, die nicht geschmiert sind, sind dann mit mir beschäftigt. Mhm. Und die, die geschmiert sind, die ziehen die anderen durch. Verstehe. Was hast du gerade gesagt? 4-5 Kilo waren es bei dir? 3 Kilo. 3 Kilo. Wo waren die, wie waren die verteilt und wo waren die verteilt am Körper? Die wurden in diesen Swimsuit eingenäht. Also ganz flach gedrückt. Sodass du das eigentlich, sodass man das kaum sah, wenn du dann normale Kleidung darüber hattest. Richtig. Mensch, Nicole, jetzt erklär mir mal und erzähl mal, wie das kam, dass man dich angesprochen hat. Ich hatte Probleme mit meinem Ehemann, hab eine Einkaufssucht bekommen. Eine was? Eine Einkaufssucht. Eine Einkaufssucht? Mhm. Richtig, ich hab also so nur noch geshoppt, weil ich in meiner Ehe unzufrieden war. Das hat mich einfach so erwischt und das zog einen dann so mit. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich uns in solche Schwierigkeiten gebracht habe, dass ich was machen musste und mein Mann die Pistole mir auf die Brust gesetzt hat und gesagt Moment, hat, irgendwas nicht zu tun. Was heißt Schwierigkeiten? Du hast so viel Schulden angehäuft. Richtig. Wie viel Schulden? Fast 50.000, denke ich. Ja. So, wir reden von Deutschland. Du lebst in Deutschland, hast in Deutschland... Ich bin jetzt wieder in Deutschland. Ja, genau, aber vorher auch. Diese Einkaufssucht hast du in Deutschland gelebt, ausgelebt. Richtig. Ist dein Mann Deutscher? Ja. Ja. So, und was schlägt dein Mann dir dann vor, was du machst? Gar nichts. er hat mir freie Hand gelassen und ich habe dann Leute kennengelernt, die halt sich damit auskannten und dann gesagt haben, ja Nicole, weißt du, um das mal eben so dein Geld zu bekommen, fährst du mal eben nach Peru, aber da ist alles verschmiert. Ich unterbreche mal eben, solche Leute lernt man ja auch nicht so kennen. Ich habe noch nie so jemanden kennengelernt. Wie Nein. hast du die kennengelernt? Ich bin vom Beruf Friseurin und habe Haare gemacht in verschiedenen Bars. Ah, verstehe. Okay. Und gerade in so einem Rotlichtmilieu. Da kriegt man diese Kontakte. Kriegt man diese Kontakte. So, und dann hat man dir mehr oder weniger so ein Ding erzählt, so könnte man es machen. Richtig. Und dann? Und vor lauter Panik habe ich dann gesagt, ja, mache ich's. Und wie organisiert man das? Dann musst du erstmal nach Peru fliegen, du brauchst deine Adresse, du brauchst auch Kohle, um dahin zu fliegen. Wie lief das? Ja, ich habe Geld bekommen. Der Flug wurde bezahlt. Ich habe Geld bekommen zum Leben da unten. Wie lange hast du da gelebt? Knapp 6 Wochen. So lange? Mhm. Warum so lange? Weil man so lange warten muss. Mhm. Das ist halt so. Ich war in einem Hotel da unten. Ja. Und musste dann warten. Und dann meldet sich irgendjemand, du sollst kommen? Nein, die kommen dann ins Hotel. Ach so, mit diesem Anzug? Richtig, der wird dann Maß genommen. Na? Und dann kommen die irgendwann mit dem kompletten Anzug, und zwar einen Tag, bevor du fliegst. Mhm. Und dann ziehst du den an, kriegst das erste Mal richtig Panik und willst eigentlich alles hinschmeißen. Der Anzug endete ja dann am Hals, ne? Ein bisschen weiter unten, weil da wurde wie so ein V-Ausschnitt. Ach so, okay. Reingeschnitten, dass man ihn nicht sehen konnte. Mhm. Wie war das dann am Flughafen? Das war ganz komisch. Ich bin in den Flughafen reingekommen. Da drehten sich 2 Polizisten um und ist auch direkt auf mich zugegangen und hat gefragt, nach meinem Ausweis. Und dann habe ich gesagt, hier ist mein Ausweis, ah ja, da hinten. Dann hat er mir gezeigt, wo ich halt hingehen musste, um mein Ticket zu holen. Mhm. Und direkt, als ich das Ticket in der Hand hatte, haben sie dann gesagt, kommen Sie mal bitte mit. Da war dir klar, jetzt haben sie dich. Das war mir in dem Moment noch gar nicht so klar, weil mir wurde eingeimpft, egal was passiert, es ist alles bezahlt, die sind alle geschmiert. Mhm. Und mach dir keine Sorgen. Wie viel Geld hättest du eigentlich verdient, wenn es geklappt hätte? Fürs erste Mal hätte ich fast 18.000 Euro bekommen. Bist du dann in Peru ins Gefängnis gekommen? Ja. Wie lange? Ich war 5 Jahre. 5 Jahre warst du da? Mhm. Meine Vorstellungen, meine Klischee-Vorstellungen von einem Gefängnis in Peru sind grauenhaft. Richtig. Sind es grauenhafte Gefängnisse? Es ist mehr als grauenhaft. Ich war in Piedras Gordas. Was war für dich das Schlimmste, was du da erlebt hast? Dass die einfach mit uns machen konnten, was sie wollten. Was haben sie mit euch gemacht? Das waren Übergriffe, sexuelle Übergriffe. Wir wurden geschlagen. Das Essen war manchmal mit, ich weiß gar nicht, wie das Wort auf Deutsch heißt, mit Würmern, weil das Essen schlecht war. Wenn wir krank waren, haben wir nur Injektionen bekommen. Injektionen von was? Schmerzmittel. Einfach nur Schmerzmittel. Es gab gar kein anderes Mittel. Aber die Übergriffe waren viel schlimmer. Wie oft ist das passiert? Es kam darauf an, wie oft die Wärter Lust hatten, ne? Das heißt, du hast sehr viele Vergewaltigungen mitgemacht und ertragen das. Mhm. Wie lange bist du da jetzt wieder raus, Nicole? Seit wann? Bin jetzt 6 Monate wieder in Deutschland. Also, hat man dich früher gehen lassen oder war das die komplette Strafe? Nein, ich konnte eher gehen. Ich hatte eine Kommutation. Nennt sich das? Ja, was ist das? Das ist ein Benefit, den man bekommt. Ach so. Nicole, das tut mir wahnsinnig leid, was dir passiert ist, obwohl du es selbst verschuldet hast. Aber du hast schweres Leid erfahren. Die Sendung ist jetzt vorbei. Ich bitte dich aufzulegen. Wir werden uns gleich wieder bei dir melden, damit wir in Ruhe sprechen können, okay? Ja. Okay, dann bis gleich, liebe Nicole. Bis gleich.